Morning, morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are starting to come to the end of chapter 6 of 1 Corinthians, chapter 6, we're coming to the end. Wir kommen jetzt zum Ende von Kapitel 6 des ersten Korintherbriefs. So we saw that the one who joins himself to the Lord becomes truly one with him. Wir haben gesehen, dass derjenige, der sich mit dem Herrn verbindet, wirklich eins mit ihm wird. You know, it's very interesting if you look in the Greek. Wenn du dir das Griechische anschaust, when it says the one who joins himself, findest du heraus, dass derjenige, der sich mit dem Herrn verbindet, the word actually means to be knit together or even to be melted. To be welded together, like you weld metal together. So viel wie zusammengefügt oder sogar zusammengeschweißt wird, bedeutet, so wie man Metall zusammenschweißt, make these two into one. Um beide Teile zu einer Einheit zu machen. That is a powerful truth, because when God looks at you, he sees Jesus. When God looks at Jesus, he sees you. Das ist eine mächtige Wahrheit, denn wenn Gott dich anschaut, sieht Jesus. Und wenn Gott Jesus anschaut, sieht dich. God is amazing that he did that with us who were so messed up. Gott ist so erstaunlich, so großartig, dass das mit uns, die wir so verkorkst waren, gemacht hat. And yet he made us one with his beloved Son who is pure, perfect and holy. Er hat uns mit seinem geliebten Sohn, der rein, vollkommen und heilig ist, eins gemacht. Now Paul says, this is why you must keep running away from sexual immorality. Nun sagt Paulus, deshalb müsst ihr immer wieder vor der sexuellen Unmoral weglaufen. Let me explain something to you, my dear friend. Lass mich dir etwas erklären, mein lieber Freund. Now, is sexual immorality destructive for those who live in it? Very destructive. Ist sexuelle Unmoral zerstörerisch für diejenigen, die in ihr leben? Sehr zerstörerisch. Ah, there are terrible consequences for sexual immorality. Yes, very bad consequences. Hat sexuelle Unmoral schreckliche Folgen? Ja, sehr schlimme Folgen. Has sexual immorality destroyed a lot of life all over the world? Yes, it sure has. Hat sexuelle Unmoral schon viele Leben auf der ganzen Welt zerstört? Ja, das hat sie sicherlich. But look at what the Apostle Paul is telling us. Aber schau, was der Apostel Paulus uns sagt. The Apostle Paul is not telling us that we need to flee, run away from sexual immorality because of the consequences. Der Apostel Paulus sagt uns nicht, dass wir vor sexueller Unmoral fliehen sollen, weil sie schlimme Folgen hat. He is not saying, hey guys, this is going to destroy your marriage, it's very bad, that's why you need to run from it. Er sagt nicht, hey Leute, das wird eure Ehe zerstören, es ist sehr schlimm, deshalb müsst ihr davor weglaufen. No, Paul says, the reason why we have to run with it, from it, is very, very clear. Nein, Paulus beschreibt den Grund, warum wir davor weglaufen müssen, sehr klar. It is because you have become perfectly one with Jesus. Weil du mit Jesus vollkommen eins geworden bist. And every time you commit sexual immorality, you drag Jesus into that. Und jedes Mal, wenn du sexuelle Unmoral begehst, ziehst du Jesus mit hinein. What a shocking statement. Was für eine schockierende Aussage. And he says, that's why you have to run from it. Not only not do it, run from it. Er sagt, dass du deshalb davor weglaufen sollst. Nicht nur, dass du es nicht tun sollst, sondern dass du davor weglaufen musst. Do you know, there is a very different, it's a big difference if you try to avoid something or if you run from something. Es ist ein großer Unterschied, ob du versuchst, etwas zu vermeiden oder ob du vor etwas wegrennst. Well, I read what the Apostle Paul says here, and he repeats this to his son Timothy too. Wenn ich lese, was der Apostel Paulus hier sagt, und wiederholt das auch gegenüber seinem Sohn Timotheus, I immediately think of Joseph. Muss ich sofort an Joseph denken. You see, Potiphar's wife really wanted to have sex with Joseph. Die Frau von Potiphar wollte unbedingt Sex mit Joseph haben. Joseph did not resist her, he ran from her. Joseph widerstand ihr nicht, sondern rannte vor ihr davon. So much that she tried to force him to grab his coat and he still ran and left his coat behind. Er war derart entschlossen, dass sie versuchte, ihn zu zwingen, seinen Mantel packte, aber rannte trotzdem und ließ seinen Mantel zurück. And when you look what this word actually means, to flee from sexual immorality, schau mal, was das Wort vor sexueller Unmoral fliehen im griechischen Original bedeutet. In the original Greek, it means to escape by flight. Es bedeutet durch Flucht entkommen. It means to be saved from danger by running away. Das heißt, man rettet sich vor der Gefahr, indem man wegläuft. And you know what? Und weißt du was? In the grammar, it's written in the active voice as an imperative. In der Grammatik steht es im Aktiv als Befehl. And in the present tense. Und in der Gegenwartsform. So that means every single time there's sexual temptation, you have to actively run from it. Das heißt also, dass jedes Mal, wenn du in sexuelle Versuchung gerätst, aktiv vor ihr weglaufen musst. You know, I don't see that the Bible talks so clearly about other sins. Über andere Sünden redet die Bibel nicht so deutlich. You know, the Bible says, don't do this, don't do that sin, leave that. Die Bibel sagt, tu dies nicht, tu das nicht, lass das. But when it comes to sexual sin, it says, run from it, put an effort into it. Aber wenn es die sexuelle Sünde geht, sagt sie, laufe davor weg, strenge dich an. Because this involves the Lord who lives inside of you. Denn das betrifft den Herrn, der in dir lebt. Look what he says as the last sentence of this thought. Schau, was als letzten Satz des Gedankens sagt. For every other sin in every other sin a person commits is external to the body, but immorality involves sinning against your own body. Denn jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, ist äußerlich am Leib, aber Unzucht bedeutet, gegen den eigenen Leib zu sündigen. Do you know? Weißt du? I'm sure you've heard the statement from some preacher somewhere. Bestimmt hast du schon einmal von einem Prediger gehört. That before God all sin are equal. Sin is sin. Dass vor Gott alle Sünden gleich sind. Sünde ist Sünde. We make some sins big sins, some sins little sins, but before God sins are sins. Wir machen manche Sünden zu großen Sünden, manche zu kleinen Sünden, aber vor Gott ist Sünde gleich Sünde. But did you know that the Bible doesn't actually say that? Wusstest du aber, dass die Bibel das eigentlich nicht sagt? Think about this. Denk darüber nach. Paul literally says every other sin is different than the sin of sexual immorality. Paulus sagt buchstäblich, dass jede andere Sünde anders ist als die Sünde der sexuellen Unzucht. Because there is something that happens. So it seems to me from the Bible. Es scheint mir also, dass aus der Bibel hervorgeht. In the spiritual world, that when two people unite together sexually. Dass in der geistlichen Welt etwas geschieht, wenn zwei Menschen sich sexuell vereinigen. And Paul is saying, whenever you do that, you who are united with the Lord are now basically uniting yourself with somebody else who you're not supposed to be united with. Und Paulus sagt, immer wenn du das tust, der du mit dem Herrn vereint bist, vereinigst du dich im Grunde mit jemand anderem, mit dem du nicht vereint sein solltest. It's very serious. Das ist sehr bedenklich. So let's run. Also, lass uns fliehen. Let's run from sexual immorality. Let's run into the arms of Jesus. Lass uns vor sexueller Unmoral fliehen. Lass uns in die Arme von Jesus rennen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.